das Phänomen, das Drama, entsprechend tatsächlich dem, was die Indo-Arier den Abstieg und die Verkörperung auf Erden eines Avatar nannten. Wir behandelten dies bereits, als wir uns mit dem Fall des Chefs des chilenischen Narzissmus befassten. Dieses Wesen von jenseits der Sterne, das Jung Archetypus nannte, immer auf eine organische Weise, aber auch mit dem schließlich großen Zweifel, ihn für psychoid zu erklären, ist in Wirklichkeit ein Gott, der mit tausend Mündern spricht. Er ist wir, nicht ich. Die Altvordern haben das immer gewusst, weil ihnen damals die Götter näher standen. Die Helden boten ihnen ihre Körper und ihre Träger an, damit sie sie besuchen konnten. Die Erde war ein günstigerer Aufenthalt. Die Natur träumte davon, sich in ein Symbol zu verwandeln. Mit dem Erscheinen des Judentums und seiner Sünde ist die Erde ihnen Feind, ein Feld des Schreckens. Es gibt immer weniger reines arisches Blut im Eumolpida und Brahman, von wo aus die Götter mit den Helden sprechen und sie vergöttlichen konnten. Hitler hat sein Leben, seinen Körper und seine Träger dem Gott seiner Vorfahren, Wotan, übergeben, damit er in seiner Dämmerung aufsteigen konnte. So wurde Hitler der Führer. Er war der platonische Archetypus jener hyperboreischen Idee, die im Blute der Arier kreist. Er war Wotan, er war der Träger einer Macht. Dass Hitler ein Eingeweihter war oder bereits als Eingeweihter erschienen ist, wird dadurch bewiesen, dass er Wesen anderer Welten sehen konnte, ohne aus seinem physischen Körper auszutreten. Er brauchte sich nur in einen besonderen Zustand zu versetzen, sich in den Wald oder die Berge zurückzuziehen, um die Stimme zu hören, wie uns Jung mitteilt. Dann war sein Ausdruck verträumt, sein Blick richtete sich verloren ins Jenseits, wie man es auf einigen Fotografien sehen kann und wie selbst Jung ihn beschreibt. Ein Geisterseher, eine Art Mohammed, niemals hat die Welt so etwas gesehen. Die Mythen und Legenden erzählen uns von einem dritten Auge, das die Riesen besaßen, das Auge Polyphemus, des Buddha. Damit kann man die andere Welt und ihre astralen Wesen, die Aura jener Wesen, betrachten. Sein Gegenteil im physischen Körper ist die Zapfendrüse im Kleinhirn, die astralmäßig verkalkt ist aus Mangel an Gebrauch und wegen der ausschließlichen Entwicklung der Vernunft. Die Einweihung kann das dritte Auge wieder sehend machen, den Held in einen Riesen umwandeln, den Vira in Divya, um die Ausdrücke des tantrischen Esoterismus weiter zu gebrauchen, in einen Übermenschen, den Sonnenmenschen, den Mondstrom unterbrechen, um erneut Sonnenmensch zu werden, der schwarzen Sonne, das Vril zurückerobern. Mein Meister hörte die Stimme auch, er nannte sie die Stimme des Herrn. Jung nimmt Stellung zum Sexualleben Hitlers und beantwortet damit die Frage, die ihm sein Interviewer stellt. Im Zeitalter des Feuilletons, wie Hermann Hesse unser Zeitalter in El Juego de Abalorios, das Spiel der Glasperlen, genannt hat, gibt es für die Analyse eines Menschen keine Möglichkeit, wenn es keinen Bezug auf sein Sexualleben gibt. Doch die Antwort Jungs ist sehr wichtig. Er macht einen entscheidenden Unterschied zwischen Hitler und jedem anderen Staatsmann. Seiner Meinung nach hat Hitler auf sein Sexualleben verzichtet, wird niemals heiraten, viel weniger noch Kinder haben können, wenn er weiterhin der Führer sein soll. Auch für uns, seine Zeitgenossen, war das Vorhandensein von Eva Braun eine Überraschung. Ich habe niemals an die ganze Geschichte der Heirat im Bunker geglaubt und ich denke, dass es Professor Jung ebenso erging. Ich kann nicht unterlassen, mir vorzustellen, dass das alles von Goebbels erfunden wurde, die Heiratsurkunde, die Erklärungen im Testament Hitlers. Wir wissen nichts Genaues über die letzten Tage im Bunker während der Schlacht um Berlin. Vor 2 Jahren, als ich in Wien mit einem ehemaligen SS-Mann und einem Ingenieur, der an gewissen geheimen Waffen mitgearbeitet hatte, sprach, erklärten diese mir, dass die Russen mehr als 10 verkohlte Leichen von Hitler gefunden hatten. Die Angelegenheit erscheint wie Spiegelfechterei, wie ein schauriges Zauberstück. Demnach ist man in keinem einzigen Teil der Welt auf solche Tugendhaftigkeit gekommen, wie die Vorbereitung eines Ebenbildes oder Doppelgängers wie bei Hitler. Sämtliche Fotografien der letzten Tage Hitlers waren nicht von ihm, denn er war nicht mehr da. Es ist gut möglich, dass er während des Attentats vom 20. Juli 1944 auch nicht anwesend war. Der Doppelgänger konnte sterben, doch Hitler nicht. Man kennt doch den Fall des Ebenbildes von Churchill, der ermordet wurde, während der wahre Churchill sich in der Türkei befand. Vor ganz kurzer Zeit ist der Tod des Doppelgängers angekündigt worden, der seinen Vortrag Schweiß und Blut im Rundfunk vorgelesen hatte. Und mein Gesprächspartner fragte sich, wer war der wahre Hitler? Wo war er? Wo ist er? Sicherlich war er in jenen Tagen nicht im Bunker. Selbstverständlich war es nicht seine Hand, die da zitterte, weil er die Parkinson'sche Krankheit nicht hatte, wie man uns weismachen will. Hanna Reitsch hatte mir von ihrer großen Überraschung erzählt, als sie Eva Braun im Bunker sah. Sie hatte noch nie vorher etwas von ihr gehört. Hanna war in Begleitung des neuen Kommandanten der Luftwaffe, Ritter von Greim, nach Berlin geflogen. Dieses heldenhafte Abenteuer wird auf eine Weise von jenen verächtlich machenden Pamphletisten und Fälscher Hugh Trevor Roper, Verfasser des Buches »Die letzten Tage Hitlers«, beschrieben. Hanna Reitsch hat mir erklärt, welche Schwindel sein Bericht enthält. Ich lernte Hanna in Indien kennen, als sie Gast von Nehru war und dort Piloten im Segelfliegen ausbildete.